warte auf mein Ende. Doch jetzt beginnt mein Tag. Ich öffne meine Augen und ein Engel küsst mich wach. Dann höre ich seine Worte, fühl mich noch etwas schwach. Deine Baby bringt mir das Frühstück, danach geh ich aus dem Haus. Und auf dem Weg zur Kneipe räumt man mir den roten Teppich aus. Ich treffe meine Freunde und alle reden schon davon. Heute wird ein guter Tag, nachher geht's ins Stadion. Schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Es wird wunderschön. Mit dem Teufel spiele ich Poker, hab immer ein Vollhaus. Was hat mir ständig frei mir? Und die Vierte zieht sich aus. Ich trink mit meinen Freunden, alle reden schon davon. Heute ist ein guter Tag und wir gehen zum Stadion. Heute ist ein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Es wird wunderschön. Unsere Mannschaft ist am Siegen, fast jeder Schuss ein Treffer. Auf mich warten schon die Zelle, doch ich bin zu clever. Sie knallen an allen Ecken und der Gegner kriegt was drauf. Der Mob trinkt mich auf Ende und setzt mir eine Krone auf. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön. Heute ist dein Tag, ja, du wirst schon sehen. Heute geht's zum Fußball, es wird wunderschön.